Ich schenk dir eine Rose und du hast keine Vase hier. Ich kauf dir eine Vase und du hast keinen Platz dafür. Ich singe dir ein Lied vor, aha, und du sagst mir, du kennst es schon. Du hast es auf dem Handy als deinen neuen Klingelton. Oh no, dafür könnte ich dich prügeln, Baby. Also geh jetzt besser bügeln, Baby. Oft könnte ich dir eine kleben, Baby. Und jetzt geh die Treppe fegeln, Baby. Meistens will ich dich nur, Baby. Sei so gut und geh jetzt stricken, Baby. Ich stand ewig in der Küche. Ich hab den Tisch für zwei gedeckt. Du sagst, du holst uns Fast Food, weil meine Pasta eh nicht schmeckt. Ich geh mit dir ins Kino, in eine Schnulze mit Brad Pitt. Ich hätte gern gekuschelt, doch du bringst deine Mutter mit. Folglich könnte ich dich treten, Baby. Und jetzt geht das Unkraut jäten, Baby. Oft könnte ich dir eine verpassen, Baby. Bitte geh und spül die Tassen, Baby. Manchmal könnte ich dich vermöbeln, Baby. Aber meistens will ich, Baby. Jetzt könnte ich dich hassen. Du sabotierst meine Bemühung um Romantik. Ich will dich nicht verlassen. Die Beziehung zwischen uns ist sehr verstrickt. Trotzdem gönn ich dir den Strick. Du kannst stricken, Baby. Unbestritten, Baby. Du strickst mit Weitblick. Strick, Baby, strick. Manchmal könnte ich dich prügeln, Baby. Also geh ins Bett und bügeln, Baby. Oft könnte ich dir eine kleben, Baby. Und jetzt geh die Treppen fegen, Baby. Meistens will ich dich nur, Baby. Sei so gut und geh jetzt stricken, Baby. Ich könnte dich guillotinieren, Baby. Zeit, die Beine zu rasieren, Baby. Oft könnte ich dich nur noch hauen, Baby. Zupf dir deine Augenbrauen, Baby. Manchmal könnte ich dich kloppen, Baby. Aber meistens will ich, Baby.